jauchzet dem Herrn alle Welt. Wo wird eigentlich heutzutage noch gejauchzt? Ich will es Ihnen sagen. Auf dem Fußballplatz. Angriff von der rechten Seite, eine hohe Flanke in den Strafraum, Müller ist mit dem Kopf zur Stelle und 60.000 Stimmen im Stadion jauchzen. Tor! In der Kirche würde nur ein Tor jauchzen. Hier im Kirchenraum geht es nämlich gestiftet. Wir äußern unsere Freude mit der gebotenen Zurückhaltung. Wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen es nur nicht so, heißt es in einem Lied aus meiner Jugendzeit. Jauchzen, jubeln, jodeln, das sind alles verwandte Begriffe. Jauchzen, jubeln, jodeln, das kann dann nicht mit Zurückhaltung. Wer jauchzt, dem hält nichts mehr. Die Fußballfans hält beim Torschrei nichts mehr auf den Sitzen. Sie fallen sich in die Arme, sie führen Freudentänze auf. Die Kirchenbesuche hingegen beweisen Sitzfleisch und freuen uns mehr innerlich. Dabei werden wir im Psalm 100 nicht nur aufgefordert zu jauchzen, sondern auch zu frohlocken. Und dieses Wort hat doch allen Ernstes die ursprüngliche Bedeutung vor Freude springen. Wir haben diese geistliche Abendmusik mit dem gemeinsamen Lied begonnen, in dem es hieß, singet, springet. Mir ist ehrlich gesagt niemand aufgefallen, der gesprungen wäre. Ich bin auch gerade sitzen geblieben, weil ich nicht wusste, was ich hier gehört. Und so könnte ich auch wieder eine provozierende Frage stellen. Und ich meine wirklich ernst, wollen wir das Jauchzen und das Frohlocken, das Singen und Springen, wollen wir das wirklich den Fußballfans im Stadion überlassen, die über so etwas Banales wie ein Tor oder einen Sieg jubeln und Freudentänze aufführen? Haben wir Christen nicht viel mehr Anlass dazu, wenn wir bedenken, was uns der Psalm 100 nahe bringt? Nachdem er so schön kurz ist, lese ich Ihnen diesen Psalm in der Übersetzung von Martin Buber. Da geht es nämlich richtig los. Schmettert ihm zu, alles Erdreich, dient ihm in der Freude, kommt mit Jubelruf vor sein Antlitz, erkennt, dass er Gott ist. Er hat uns gemacht, er. Wir sind sein Volk. Schafe seiner Weide. Kommt in seine Tore mit Dank, in seine Höfe mit Preisung. Dankt ihm, segnet seinen Namen. Denn gütig ist er. In Weltzeit wehrt seine Huld. Für Geschlecht um Geschlecht seine Treue. Also, und das gilt jetzt ganz besonders für die Fußballfans unter uns, viel wichtiger, als dass der Ball im Tor landet, ist, dass wir in seine Tore mit Dank.